Kapitel 18. Julia lag auf dem Boden, auf der einen Seite Carsten, auf der anderen Caroline. Sie konnte noch immer spüren, wie intensiv Carsten in ihr gekommen war. Sie hatte zwei Orgasmen hintereinander, während er in ihr war und kurz vorm Abspritzen war. Und dann, als sie spürte, wie sein Schwanz in ihr pulsierte und sie spürte, wie sein heißes Sperma in sie spritzte. Sie lagen jetzt fast 10 Minuten auf dem Boden. Caroline hatte sich selbst mir einem, wie sie fand, enorm großen Vibrator gemacht und war mindestens einmal gekommen. Mit dem einen Mal, als Carsten sie gefingert hatte, waren das schon 4, innerhalb von etwa einer halben Stunde. Nach einer Weile stand sie auf und meinte zu den beiden, »Los, kommt, ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet.« Carsten und sie hauten sich an. Carsten meinte, »Ich weiß, dass du ihn heute noch nicht gesührt hast, aber ich weiß nicht, ob ich heute noch einmal kann.« Sie sah ihn belustigt an. Erstens weißt du gar nicht, was ich vorhabe. Carsten und Julia standen auf und folgten ihr aus dem Zimmer. Alle drei mittlerweile vollkommen nackt gingen in Richtung großes Badezimmer. Dort angekommen, gingen sie rechts in die zweite Tür zu den Duschen. Kilia sah, dass in der ersten Tür, die aus Glas war, Licht brannte. Sie duschten sich und machten sowohl sich selbst als auch einander sauber. Julia und Caroline stellten sich je vor und hinter ihn, sodass nun eine vorne und eine hinten wusch. Dabei drückten sie sich immer wieder eng an ihn, bis er spürte, dass er sich doch wieder regte. Als sie sauber waren, gingen sie in die Sauna. Sie setzten sich wieder, sodass eine je links und eine rechts von ihm saß. Dabei lehnten sich beide Frauen gegen ihn, so dass er über ihren Rücken und Hintern ohne große Mühe streicheln konnte. Was er auch machte, immer wieder ließ er seine Finger etwas zu weit wandern und berührte die Scheide einer der beiden oder manchmal auch beide, da sie mit angewinkelten Beinen neben ihm auf der Bank saßen. Nach einer Weile, in der sie stumm dagesessen hatten, nur unterbrochen des lustvollen Seufzens oder Stöhnen, wen er sie berührte, fing sein Glied wie von selbenst wieder an zu wachsen. Er lehnte sich zurück und die beiden Frauen lagen mit dem Kopf auf seiner Brust. Caroline stand auf und er spürte auch, dass Julia sich etwas bewegt hatte. Er sah auf und merkte, dass Caroline im Begriff war, sich auf seinen wieder aufgerichteten Penis zu setzen. Er sah gerade, wie sie sich auf ihn senkte, als er sich auch schön spürte. Sie ließ sich ganz langsam auf ihn nieder, sodass er intensiv spürte, wie sie sich um ihn herum wülbte, öffnete und aufnahm. Caroline fühlte sich so schön wie immer an. Als sie ganz auf ihm saß, spürte er, wie seine Hoden berührt wurden und er wusste, dass es Julia war. Caroline saß nun ganz auf ihn, aber sie bewegte sich nicht. Er starrte sie an und wollte sie mit den Händen dazu bringen, dass sie sich bewegte. Es war ein schönes Gefühl, in ihr zu sein, aber er wollte sie spüren, wie sie sich bewegte, wie er immer wieder in sie eindrang und sie fickte. Doch sie machte keine Anstalten, sich zu bewegen. Julia leckte ihm über die Hoden und er spürte, wie ihn ein Zucken durchfuhr. Caroline stöhnte, aber bewegte sich immer noch nicht. Da wusste er, was die Frauen vorhatten. Er spürte, wie Julia seine Hoden in ihren Bund saugte und wieder spürte er fieses Zucken. Caroline stöhnte und spannte ihren Beckenboden, was wiederum ihn zum Stöhnen brachte. Sie nahm seine Hand und leckte sie auf ihre Brust. Er begann sie zu massieren und sie fing an, ihren Beckenboden zu spannen und wieder locker zu lassen, aber davon abgesehen bewegte sie sich nicht. Er konnte nichts tun und war in ihr gefangen. Er war ihrer Gnade ausgeliefert, während Julia seine Hoden und das, was sie von seinem Schaft erreichte, mit der Zunge und Mund verwöhnte. Er spürte, wie ihn die Erregung packte. Wieder spürte er Carolines Bewegung und dann seine eigene. Als er es keinesfalls mehr aushalten konnte, packte er sie, hielt sie am Hintern fest, während sie stöhnend und verlustseufzend ihre Hände um seinen Hals schlang, um nicht umzukippen, hob er sie ein kleines Stück an und bewegte sich so schnell in ihr, dass er fast 2-mal gekommen wäre. Er spürte, wie sein Orgasmus über ihn hereinbrach und Caroline, die während er sie so hart mit kurzen, aber tiefen Stößen nahm, 3 Orgasmen hatte, bevor sie einen letzten gemeinsamen Orgasmus hatten. Er spürte, wie das Sperma seines ersten Abspritzens in ihr aus ihr herausgedrückt wurde, während er ein paar letzte Späße machte und den Rest seines Ergusses und zweiten Höhepunkt in ihr abspritzte. Sie genossen noch ein wenig die Hitze. Da gingen sie zurück in die Duschen und machten wieder sich und einander sauber. Julia wachte auf. Sie lag zwischen Caroline und Carsten. Es wurde bereits hell und sie spürte, wie Carstens Erektion sich gegen ihren Bauch preste. Lächelnd nahm sie sein Glied und bewegte es etwas. Er stöhnte leicht im Schlaf. Sie spürte, wie Carolines Brust sich gegen ihren Rücken preste. Als Siese näher zu ihr rückte, einen Kopf über ihren legte und amüsiert fragte: Was machst du denn da? Julia fühlte sich ertappt. Sie spürte, wie Caroline ihre Hand über ihren Hintern zu ihren Beinen und dann zivtschin sie legte. Sie ließ die Hand nach oben wandern und Julia stöhnte etwas, als sie spürte, dass Caroline ihre Finger in sie schieben wollte. Na, lässt du mich rein? Julia grinste und hob leicht den Schenkel, um ihr das Eindringen zu erleichtern. Sie spürte, wie Caroline den Daumen in sie schob und die restliche Hand Foren auf ihre Scheide legte, sodass sie mit dem Daumen nun sanft Druck auf ihre eine Stelle legen konnte. Als sie spürte, wie Caroline druck mit dem Daumen aussüppte, stöhnte sie und bemerkte, dass Carsten ihre Brust massierte und sie lächelnd anschaute. Er legte ein Bein zwischen ihre, sodass es ihr leichter fiel, für Carolines Finger geöffnet zu bleiben. Wieder strich ihr Caroline über die Stelle und sie spürte, wie sie feuchter wurde. Carolines Finger wurden schneller und es erstaunte sie, wie schnell sie ihren Höhepunkt näher kommen spürte. Carsten, Glied, drückte sich enger an sie und auch Caroline spürte sie näher kommen. Sie war nun eng von den beiden eingeschlossen und spürte zum einen Carstens Penis und Carolines Brust auf ihrer Haut. Als Carsten seine Hand auf ihren Hintern legte und ihr einen Klaps gab, spürte sie, wie sie ihre Erlösung fand. Allerdings hörte Caroline nicht auf, sie zu streichen, und so konnte sich der Orgasmus kaum abbauen, bis sie schon die nächste Welle spürte. Sie kam viermal kurz hintereinander und spürte, wie ihre eigene Nässe an Bein und Po entlang auf die Decke tropfte.